Geschichte des Judentums von Otto Hauser, Dunkers Verlag, Weimar. Eine der Hauptaufgaben Zions liegt heute darin, den Antisemitismus selber in die Hand zu bekommen, selber die völkischen Schriften zu schreiben und herauszugeben und so dafür Sorge zu tragen, dass von dieser zwar nicht sonderlich gefährlichen, aber doch immerhin feindlichen Seite nichts geschehe oder gar Verbreitung finde, was ihm etwa nicht konvenierte. Herr Otto Hauser, der unzweifelhaft jüdischer Abstammung ist, obwohl er das Prävenier spielt und beim Zitieren eines jüdischen Schriftstellers des gleichen Namens treuherzig darüber Aufschluss gibt, dieser sei natürlich mit ihm, der von einer alten Pastorenfamilie abstamme, nicht verwandt und hat mit seinem Buche Geschichte des Judentums im Sinne Zions Tüchtigstes geleistet, insofern er dieses Buch genugsam Objektivität und Antisemitismus an den Tag legt, um in den völkischen Kreisen das nötige Vertrauen zu finden, doch aber in den entscheidenden Punkten dafür Sorge trägt, dass keine gefährlichen Ideen und Gedanken in die arischen Köpfe hineinkommen können. Seine Geschichte des Judentums ist unzweifelhaft eine fleißige Arbeit, und käme es auf die Fülle des Wissens und die Qualität des aufgenommenen und wiedergegebenen Stoffes an, es ließe sich gegen diese Schrift gewisslich nichts einwenden, dass sie aber ganz und gar im Sinne Zions geschrieben ist und namentlich im Interesse der Verhütung von Aufklärung im eigentlichen Sinne des Wortes, ist für den Kenner ohne weiteres ersichtlich. Zwar werden die jüdischen Fehler keineswegs beschönigt und die wackeren Völkischen werden des Öfteren mit schmunzelndem Behagen vermeinen, hier eine Schrift vor Augen zu haben, die in ihrem Geiste geschrieben sei. Aber merkwürdig, wo es darauf ankäme, aus den richtig dargestellten Geschehnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen, da versagt Herr Hauser pünktlich. Und obgleich er Geist und Judentum höchst bezeichnenderweise nicht zitiert, ja so tut, als ob er von dessen Existenz keine Ahnung hätte, er, der die Anschmeißgesinnung bis zur Stammbaumfälschung zu steigern weiß und so viel geistig unzweideutige Juden durch die blonde Haarfarbe für die arische Sache zu retten versucht, siehe Heine, so hat er doch mit merkwürdiger Witterung des in diesem Buche für das Judentum Gefährlichen versucht, die Juden des Öfteren als primäre Geister hinzustellen. Dies wirkt doppelt komisch dort, wo er, wie etwa in seiner Entstehungsgeschichte des Talmuds, uns weismachen möchte, die jüdischen Gelehrten, die ihn verfasst hätten, seien samt und sonders ehrsame Handwerker gewesen. Nun, dass mancher echter Jude gegen seine geistigen Instinkte aus der Lebensnotdurft heraus Handwerker war und wurde, wissen wir längst. Dass aber der talmudische Geist allem wahren primären Berufe, allem aus unmittelbarer Berührung mit der Materie zu verdankenden Geiste abgründig ferne steht, ist unbestreitbar. Und keine derartigen lächerlichen Behauptungen werden verhindern, dass wir nur fassendem Geist das Entstehen wahrer Gedanken über die Welt zuzuschreiben haben, während dem Talmud-Juden mag er Scheinberufe gehabt haben, welche immer er will, ödestes, von keiner primären Fixation geborenes Gedenke einzig und allein zuzubilligen ist. Und wenn Herr Hauser noch so objektiv die Weltmachtgelüste Zions aufzudecken scheint, ein Schriftsteller, der die Geheimnisse der Weisen von Zion nicht erwähnt, eine Schrift, die seitdem von der Frankfurter Loge in einem Prozesse zu Nürnberg gemachten Versuch, ihre Echtheit abzustreiten, nicht mehr abzuleugnen ist. Ein Schritt, der mit der Zurückziehung der Klage endete, nachdem die überwältigende Fülle des Beweismaterials, die der Beklagte vorzubringen hatte, den Gegnern die Vermeidung des öffentlichen Prozesses angezeigt erscheinen ließ. Ein solcher Schriftsteller ist, wenn er vorgibt, in arischem Sinne zu schreiben und das Datum 1921 auf seinem Buche steht, gelinde gesagt, als Verdreher der Wahrheit zu bezeichnen. Wer nämlich, wie Otto Hauser, zum Ersten imstande ist, uns einreden zu wollen, er sehe die geistigen Bewegungen in der Welt derart pantomatisch, abstrakt und vom Leben des Sekundären zum Erdichten primärer Gestalten vorrückend, dass er allen Ernstes zu bezweifeln wage, dass Jesus Christus überhaupt je gelebt hat, muss unser berechtigtes Misstrauen erwecken. Denn wenn nichts das Leben Christi bezeugte, dieses gewaltigsten Protestgeistes, der jemals wieder das Judentum aufstand, so wären es die Juden selbst, die Juden mit ihrem fanatischen, durch alle Jahrhunderte hindurch wildwütig ausgesprochenen Hasse wider den falschen Messias von Nazareth. Diesen Hass kennt Herr Otto Hauser sehr gut. Er, der uns ausführlich die Beschimpfungen gegen Jesus aus dem Talmud wiederzugeben weiß und sollte allen Ernstes an der Existenz Christi zweifeln können? Sollte dies nicht vielmehr ein erster geschickter Versuch sein, für die zukünftige jüdische Weltherrschaft die Gestalt Christi aus den Gehirnen der Menschheit hinaus zu eskamotieren? Und wer wie Otto Hauser zum Zweiten imstande ist, die Gefahr der jüdischen Weltherrschaft dahin abschwächen zu wollen, dass er im Hinblick auf den Geburtenrückgang der seit Generationen in Deutschland ansässigen Judenschaft allen Ernstes auch nur ein gleiches von der Ostjudeninvasion beschwichtigen zu verkünden wagt, wo es sattsam bekannt ist, dass diese Heuschreckenschwärme, die getreu den Satzungen ihrer Bibel in Häusern wohnen, die sie nicht gebaut haben und ernten, wo sie nicht gesät haben, nun auch rechtgläubig bis ans Ende sich den gleichen Satzungen treu vermehren und vermehren werden wie Sand am Meer, sollte der als ehrlich Deutschgesinnter überhaupt noch ernst genommen werden? Wer aber endlich zum Dritten wie Otto Hauser imstande ist, nachdem er die Ereignisse in Russland, Ungarn, Deutschland und Österreich mit scheinbarer Objektivität geschildert hat, in seinem Schlusspassus höchst plötzlich und unvermittelt als das wahre Ziel der jüdischen Bewegung den realen Zionismus, das heißt die Aufrichtung einer jüdischen Nation der gesamten Judenschaft in Zion, als das zu erwartende Zukunftsbild hinzustellen, solch ein Mann muss heute füglich als, gelinde gesprochen, Wahrheitsverdreher bezeichnet werden. Denn nicht nur, dass der Eingeweihte schon längst weiß, dass hinter dem Realzionismus der Symbolzionismus sein furchtbares Haupt erhebt, das heißt, die Tatsache, dass Zion nur Symbol und Wahrzeichen für die jüdische Weltherrschaft abzugeben hat, die Versuche in Jerusalem ein haltbares Staatengebilde unter englischer Patronanz zu errichten, haben solch trostlosen Ergebnissen allgemeinen Händlertums und allgemeiner Arbeitsunfähigkeit der Juden geführt, dass derjenige, der hier noch an ein reales Staatengebilde zu glauben vorgibt, als ein die Wirklichkeit wahr und ehrlich ergründender Forscher nicht mehr aufgefasst werden kann. Den Lesern des Deutschen Volksblattes ist ja genau bekannt, dass selbst die Versuche, ein Zion in Palästina zu schaffen, bereits offiziell aufgegeben worden sind. Nein, Herr Otto Hauser, auch die arglosesten der Deutschen lassen sich nicht mit Hilfe der schönsten Objektivität im Anführen von Geschehnissen dahin anführen, dass ihre Konklusionen und Hoffnungen nicht für trügerische oder, sagen wir deutlicher, heuchlerische im Angesicht der heutigen furchtbaren Lage halten müssten. Und mag auch ihre sonderbare Theorie von der Blondheit als dem Kriterium des aus der Mischrasse hervorragenden Einzelindividuums ihnen auf den Leib geschrieben sein, mit derartigen Spielereien ist weder dem Rassenproblem noch gar der Lösung der jüdischen Gefahr irgend beizukommen. Nur die Einsicht in den Geist, der das einzig Wesentliche und Verhängnisvolle für die Wirtsvölker bedeutet, kann die Erlösung bringen, weil nur diese Einsicht allein den Arier befähigen wird, die Vernichtungsversuche des beweglichen Geistes hintanzuhalten und Daseinsgesetze zu errichten, die verhindern, dass fassender Geist für alle Zeiten um die Rechte seiner Erstgeburt gebracht und betrogen werde. Deutsches Volksblatt, 5. Juli 1921. Ende des Buches.